Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Die letzten drei Abende gab es hier im WDR3-Hörspiel einen Klassiker von Anfang der 1970er Jahre, Hans-Gerd Krogmanns Bergmanns-Hörspiel, in unserer Themenwoche Schicht im Schacht. Und heute gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in die Geschichte des Hörspiels. 1965 hat Alfred Prugel zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk sein Stück Die Maschine kommt gemacht. Es geht um eine Kohlenzeche an der Ruhr im Jahr 1825. Diese Zeche gehört einer Familie und die erreichbare Kohle, die ist fast abgebaut und deshalb will einer der Söhne eine Maschine anschaffen, mit der die Grube entwässert werden kann. Vater und Bruder sind allerdings nicht allzu begeistert von dieser Idee. Alfred Prugels Die Maschine kommt in der Regie von Hans Tüge heute im WDR3-Hörspiel. Eine Fahrt durch das Ruhrrevier, das größte Industriegebiet Europas, ist immer eindrucksvoll. Wohin man blickt, überall sieht man Industrieanlagen, dazwischen eingestreut ausgedehnte Wohngebiete. Von der ursprünglichen Landschaft sind nur Reste übrig geblieben. Die einzelnen Städte hängen so eng zusammen, dass sie fast wie eine große Stadt erscheinen. Eine Stadt von 7 Millionen Einwohnern. In dieser Industrielandschaft fallen vor allem die Fördertürme der Kohlenzechen ins Auge. Gerüste über Schachtanlagen, die bis zu 1200 Meter tief sind. Hier wird die Kohle gewonnen, der Reichtum des Ruhrreviers. Vor allem der Kohle ist es zu verdanken, dass hier ein so großes Industriegebiet entstehen konnte. Man brauchte und braucht sie zur Gewinnung des Eisens und zum Antrieb der Maschinen, der Dampfmaschinen. Darum beginnt die Entwicklung der Ruhrindustrie mit dem Aufkommen der Maschinen zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber damals empfanden viele Menschen die Maschine nicht etwa als segensreiche Neuerung, die ihnen die Arbeit erleichtern würde, sondern als Fluch und Teufelswerk. So dachte auch Heinrich Brüggmann, ein Bergmann in Wetter an der Ruhr. Hier, wo die Kohlenlager des Ruhrreviers zutage treten, besaß Heinrich Brüggmann eine kleine Kohlengrube, einen Pütt, wie man sagte. Er förderte die Kohle zusammen mit seinen Söhnen Paul und Hermann. Damals, um 1825, waren die meisten Kohlengruben noch solche Familienbetriebe. An einem Samstagabend sitzt Heinrich Brüggmann vor dem Hause und raucht seine Pfeife. Sein Sohn Paul schnitzt einen neuen Stiel für seine Haue. Hermann ist weggegangen. Nach einer Weile kommt Frau Brüggmann und setzt sich mit dem Strickzeug zu ihnen. Was war denn heute los, Vater? Was soll schon los sein? Na, ich meine, da stimmt doch was nicht mit der Grube. Wieso? Warum seid ihr heute eher ausgefahren? Na? Ach, lass mich in Ruhe damit. Nee, ich will das wissen. Du passt doch sonst immer so auf, dass die Arbeitszeit eingehalten wird. Ich glaube, wir müssen es ihr sagen, Vater. Warum denn? Dann macht sich Mutter nur wieder unnötige Sorgen. Also doch. Ich hab's euch gleich angesehen, da stimmt was nicht. Und das will ich jetzt wissen. Findet ihr keine Kohle mehr? In der Grube ist Kohle genug, Mutter. Wenn nur das Wasser nicht wäre. Der Schacht ist vollgelaufen. Und das sagt ihr mir erst jetzt? Könnt ihr denn nichts dagegen tun? Heute hatten wir nur den Rappen am Göpel. Der kam nicht gegen das Wasser an. Was rausgeschöpft wurde, floss gleich wieder von unten nach. Ja, was soll denn jetzt werden, Vater? Da hast du's, Paul. Jetzt macht sie sich Sorgen. Na, du etwa nicht? Na ja, doch. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, Mutter. Montag versuchen wir es erst noch mal mit 2 Pferden am Göbel. Vielleicht kriegen wir das Wasser wieder raus. Und wenn nicht? Dann graben wir einen neuen Stollen am Hang. Da gibt's auch Kohle. Aber nicht so viel und nicht so gute Kohle wie im Schacht. Mag schon sein, Paul, aber da kann uns das Wasser nicht so viel anhaben. Hoffentlich, Vater. Das Wasser ist des Bergmanns Feind. Mein Vater selig, der hat immer gesagt, die Berggeister sind es, die den Menschen nicht an die Kohle lassen. Es gibt eine Menge Leute, die glauben nicht mehr daran. Mein Vater hat die Berggeister noch mit eigenen Augen gesehen. Hermann lacht darüber. Er sagt, es kann nur eine Spiegelung gewesen sein oder sowas. Ach, was weiß der schon. Hermann ist noch viel zu jung. Wo steckt er denn wieder? Hermann ist nach Wetter gegangen, auf die Burg. Was will er denn da? Da hat sich ein gewisser Harcourt eine mechanische Werkstatt eingerichtet. Mechanische Werkstatt? Was denn das schon wieder? Ach, das sind so neumodische Spielereien. Da wollen sie jetzt Feuermaschinen bauen. Du lieber Himmel, diese Teufelsdinger? Hermann scheint viel dafür übrig zu haben. Dem gefällt's im Pütt wohl nicht mehr. Red doch kein dummes Zeug, Paul. Es stimmt schon, was ich sage, Vater. Hermann ist ein richtiger Maschinennarr geworden. Weißt du, was er neulich gesagt hat? Wir sollten uns auch so eine Dampfmaschine anschaffen. Eine Dampfmaschine? Der Hermann ist wohl nicht ganz bei Trost. Du musst dem Jungen den Kopf zurechtsetzen, Vater. Das tue ich auch, Mutter. Der soll was zu hören bekommen. Aber auch Vater Brüggmann bekam einiges zu hören, was ihm nicht recht gefallen wollte, als er am nächsten Tag am Familientisch seinen Sohn Hermann zur Rede stellte. Du, ich hab gehört, du warst gestern bei diesem Harcourt, der Feuermaschinen bauen will. Was soll das? Was versprichst du dir davon? Wir brauchen diese Maschinen, Vater. Ohne Dampfmaschinen kommen wir im Bergbau nicht weiter. Ich bin ein alter Kumpel, Junge. Bin von Jugend an vor der Kohle gewesen. Mein Vater auch und mein Großvater. Der ist aus dem Harz an die Ruhr gezogen, als der Preußenkönig die Bergknappen vom Soldatendienst befreit hat. Und seitdem haben wir hier unser Auskommen. Hier in unserem Pütt ohne Maschine. Ja, bis jetzt. Aber nicht mehr lange, Vater. Die Kohle, die hier zutage ausstreicht, die ist bald abgebaut. Da ist nicht mehr viel zu holen. Bis jetzt war es immer noch genug, Jung. Bis jetzt, Mutter. Was verstehst denn du schon davon, Hermann? Ich habe eine Menge gelernt in den 10 Jahren bei euch im Pütt. So wie wir heute arbeiten, kommen wir 20, vielleicht auch 30 Meter tief in die Erde. Aber dann? Wir haben es ja gestern erlebt. Dann kommt das Wasser und es ist aus. Aber da unten, da fängt die Kohle erst richtig an. Da liegen die Mächtigen, die reichen Flöze. Und an die müssen wir rankommen. Ja, aber wie denn? Etwa mit deiner Dampfmaschine? Natürlich. Die Dampfmaschine treibt die Wasserpumpen. Da ist mir unsere Wasserkunst mit dem Göpelwerk und dem Rappen lieber. Da weiß ich, was ich habe. Die Dampfmaschine schafft mehr als 10 Pferde. Wir können sie Tag und Nacht in Betrieb halten, können Tag und Nacht pumpen. Da bleibt der Schacht trocken und wenn er 50 Meter tief ist oder 60 oder 70. In England gibt's schon Schächte, die sind 100 Meter tief. Da hat dir aber jemand einen schönen Bären aufgebunden, Hermann. Und du glaubst das? Es ist die Wahrheit, Paul. Es gibt solche Schächte. Und Dampfmaschinen halten sie frei vom Wasser. Sie treiben Pumpen an, ohne Pause. Sie werden nie müde. Teufelswerk, das bringt nichts Gutes. Wir brauchen deine Maschinen nicht, Hermann. Dann ist der Pütt verloren. Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt's. Mutter hat schon recht. Die Dampfmaschine ist ein Teufelswerk. Sie ist ein Segen, Vater. Versündige dich nicht, Junge. Ihr begreift es auch noch. Gib doch endlich Ruhe, Hermann, bitte. Ich sag meine Meinung. Das könnt ihr mir nicht verbieten. Und ich sag dir, von der Dampfmaschine will ich nichts mehr hören. Merkt ihr das? Hermann Brüggmann gehorchte. Aber am nächsten Morgen erklärte er seinem Vater, dass er das Elternhaus verlassen und eine andere Arbeit annehmen wolle. Der Vater unterdrückte seinen auffallenden Zorn und ließ ihn ziehen. Er ahnte, was Hermann vorhatte und hoffte, dass er eines Tages reumütig wieder nach Hause zurückkehren werde. Tatsächlich ging Hermann zu Friedrich Harcourt, der sich, wie wir ja schon gehört haben, in der verfallenen Burg Wetter eine mechanische Werkstatt eingerichtet hatte. Harcourt stammte aus einer alten Fabrikanten- und Eisenhändlerfamilie aus dem Ennepetal bei Hagen und hatte als einer der ersten deutschen Unternehmer die Bedeutung der Dampfmaschine gerade für den Bergbau erkannt. Hermann, der gelernte Bergmann, war ihm in seinem Betrieb sehr willkommen, denn es hatten sich nicht viele gefunden, die bei ihm arbeiten wollten. Wie Heinrich Brüggmann hatten auch die meisten anderen Leute damals eine abergläubische Furcht vor der Dampfmaschine. Und wer nicht abergläubisch war, der fürchtete sich vor dem zischenden Dampfkessel und vor der unheimlichen Kraft dieser Maschine. Harcourt nahm also Hermann Brüggmann gern als Gehilfen auf. Sie arbeiteten von nun ab zusammen. Aber mit der Dampfmaschine wollte es doch nicht so recht vorwärts gehen. Nee. Nee, also so kommen wir nicht weiter, Hermann. Was wir brauchen, ist ein wirklicher Fachmann. Aber wo finden wir den? In Deutschland bestimmt nicht. Aber vielleicht in England. Mit ihren Maschinen sind uns die Engländer weit voraus. Wollen Sie deswegen nach England reisen, Herr Harcourt? Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. So kommen wir jedenfalls nicht weiter. Da werden Sie bestimmt lange wegbleiben. Sie müssen doch mindestens ein paar Monate in einer Fabrik für Dampfmaschinen arbeiten, wenn Sie was von den Fachleuten lernen und praktische Erfahrungen sammeln wollen. Nein, dabei geht zu viel Zeit verloren, Hermann. Ich glaube, es ist besser, wir holen uns einen Engländer hierher. Nächste Woche fahre ich rüber nach London. Oh, nach London. Ja. Hättest du Lust, mitzukommen, Hermann? Ja, natürlich, Herr Harcourt. Aber ich kann Ihnen dabei doch gar nicht viel nützen. Doch, Hermann. Wir besichtigen drüben auch Fabriken und vier Augen sehen mehr als zwei. Ah, das wird sich schon lohnen. Kurz darauf reisten Friedrich Harcourt und Hermann nach England. Es war für sie nicht schwer, englische Kollegen kennenzulernen. Bereitwillig führte man sie auch durch Fabriken, berichtete ihnen von den praktischen Erfahrungen, die man mit Dampfmaschinen bisher gewonnen hatte, und erklärte ihnen sogar manche technischen Einzelheiten. Aber es gelang ihnen nicht, einen der vielen Ingenieure oder Mechaniker, mit denen sie zusammenkamen, für sich anzuwerben. In England waren um diese Zeit, 1825, schon über 5000 Dampfmaschinen in Betrieb. Die meisten Fabrikanten und Grubenbesitzer hatten längst erkannt, wie nützlich die Dampfmaschine war. Die Fabriken konnten gar nicht so viele herstellen, wie benötigt wurden. Daher waren Fachleute für den Bau von Dampfmaschinen so gesucht, dass Harcourt sich immer wieder vergeblich bemühte. Auch auf die Anzeigen, die er fast täglich in den Londoner Zeitungen aufgab, meldete sich niemand. Schließlich ging er zu einem Stellenvermittler. Ingenieure für den Bau von Dampfmaschinen? Du lieber Himmel, wo soll ich die nur hernehmen? In ganz England finden Sie keinen, der mit Ihnen nach, Wetter. Der mit Ihnen nach Wetter geht, Mr. Harcourt. Ein paar Arbeiter, die könnte ich Ihnen vielleicht verschaffen. Ja, die Arbeiter nützen uns wenig, wenn wir keinen Ingenieur haben, Mr. White. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen, Mr. Harcourt. Ja, bitte. Mr. White? Was ist denn, Brown? Sie sehen doch, ich habe Besuch. Es ist nur, eine Dame wollte Sie sprechen, Sir. Eine Dame? Wer denn? Miss Smith, die Schwester von dem Ingenieur Smith. Der bei Boulton und Watt gearbeitet hat? Ja, Sir. Sagen Sie ihr, ich kann beim besten Willen nichts für Ihren Bruder tun. Schließlich sitzt er im Gefängnis. Ich werde es ihr sagen, Sir. Ist im Gefängnis ein Ingenieur? Ja, und ich kann natürlich niemanden vermitteln, der im Gefängnis sitzt. Was hat er denn getan? Na, Sie denken natürlich an Diebstahl oder Mord, Mr. Harcourt, aber so schlimm ist es nun wieder auch nicht. Mr. Smith sitzt im Schuldgefängnis. Pferderennen, Sie verstehen. Er ist ein bisschen leichtsinnig. Und sonst, wie ist er in seinem Beruf? Mr. Harcourt, die Firma Boulton und Watt stellt nur Ingenieure ein, die ungewöhnlich tüchtig sind. Natürlich, Mr. White. Aber jetzt ist Mr. Smith nicht mehr in seiner Firma? Nein, er wurde entlassen, als er ins Schuldgefängnis kam. Hätten Sie was dagegen, Mr. White, wenn ich mich um den Mann kümmern würde? Nein, aber Sie sehen ja, ich kann nichts für ihn tun, solange er im Gefängnis sitzt. Danke, Mr. White. Friedrich Harcourt fuhr sofort mit einer Droschke nach dem Schuldgefängnis. Ein Wärter ließ ihn ein. Wollen Sie jemanden besuchen, Sir? Ja, Mr. Smith. Kommen Sie rein. Wir haben hier viele, Smith. Welchen meinen Sie? Den Ingenieur. Ja, gut. Nehmen Sie hier so lange Platz. Ich muss ihn erst holen. Ein paar Minuten später kam der Wärter mit einem lang aufgeschossenen, hageren Mann zurück, der sich als Mr. Smith vorstellte. Sie wollten mich sprechen? Ja. Sie sind doch Ingenieur, Mr. Smith. Ja. Und Sie waren bei Boulton und Watt beschäftigt? Allerdings. Woran haben Sie dort gearbeitet? Komische Frage. Was tut man bei Boulton und Watt? Man baut Dampfmaschinen. Sie wissen doch, die Engländer sind Dampfmaschinen toll geworden. Ja, diese Krankheit steckt an. Auch in anderen Ländern will man jetzt Dampfmaschinen bauen. Aha. Ich verstehe. Sie kommen vom Kontinent? Ja, aus Deutschland. So, so. Und was kann ich für Sie tun, Mr. Harcourt? Oh, vielleicht sehr viel und Ihr Schaden wird es nicht sein. Sie meinen, ich soll für Sie arbeiten? Genau das. Ich habe eine Fabrik in Wetter an der Ruhr. Da will ich Dampfmaschinen bauen. Und ich soll Ihnen dabei helfen? Ja. Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen, Mr. Harcourt. Ich bin sozusagen unabkömmlich. Sie sehen ja, wo ich mich zurzeit aufhalte. Kein besonders angenehmer Ort. Ich bin bereit, Sie auszulösen. Wie hoch sind Ihre Schulden? Ach, lächerliche 87 Pfund. Das Ganze ist eine Intrige, besser noch eine Gemeinheit. Meine werte Familie wollte mir offenbar einen Denkzettel verpassen. Und das ist dir wohl auch gelungen. Also, Mr. Smith, ich löse Sie sofort aus, wenn Sie sich entschließen können, mit mir in Wetter Dampfmaschinen zu bauen. Gut, Mr. Harcourt. Also, abgemacht? Und vielleicht wissen Sie auch noch ein paar tüchtige Leute, die mitkommen würden. Bringen Sie mich hier raus, Mr. Harcourt, dann beschaffe ich Ihnen auch noch ein paar gute Mechaniker. Kurz darauf kehrten Friedrich Harcourt und Hermann Brüggemann mit dem englischen Ingenieur Smith, zwei Mechanikern und einem Vorarbeiter aus London nach Wetter zurück. Unter Anleitung von Mr. Smith begannen sie gleich mit der Arbeit. Als bekannt wurde, dass ein englischer Ingenieur bei Harcourt tätig sei, trafen fast täglich Anfragen nach Dampfmaschinen ein. Trotz aller Vorurteile und aller Angst vor der Maschine begann man sich doch dafür zu interessieren. Einige größere Grubenbetriebe entschlossen sich sogar, bei Harcourt Dampfmaschinen zu bestellen. Mit dem kleinen Betrieb ging es allmählich aufwärts und Hermann Brüggemann war froh, dass er dabei mithelfen konnte. Nur eins wurmte ihn. Sein Vater und sein Bruder arbeiteten noch immer nach alter Art in ihrem Pütt. Aber sie brachten immer weniger Kohle ans Tageslicht, so sehr sie sich auch plagten. Auch der Kohlentreiber Jos merkte, dass es in der Grube nicht mehr so ging wie früher. Schon seit Jahren holte er mit seinem Pferdegespann die geförderte Kohle von dort ab. Aber so wenig wie jetzt war es noch nie. Mehr habt ihr nicht, Heinrich? Tja, der neue Stollen hat noch nicht viel gebracht. Wir müssen noch tiefer in den Berg rein. Und der Schacht? Da ist doch Kohle genug. Nützt uns nicht. Wir kommen nicht gegen das Wasser an. Schade. Und ich könnte die Kohle so gut gebrauchen. Noch nie waren die Leute so wild drauf wie jetzt. Ja, das hört auch wieder auf. Nee, das glaube ich nicht. Im Gegenteil, in Zukunft wird noch viel mehr Kohle gebraucht, wenn auch mehr Feuermaschinen in Betrieb sind. Ach, Unsinn. Doch, das stimmt schon, Paul. Da greift eins ins andere. Sie brauchen Kohle, um das Eisen für die Maschinen zu gewinnen. Und sie brauchen Kohle, um die Maschinen anzutreiben. Je mehr Maschinen, desto mehr Kohle. Und wer genug Kohle hat, der wird ein reicher Mann, das sage ich euch. Du hast ein zu viel getrunken, Jos. Ich bin nüchtern wie eine Kuh, Heinrich. Aber was ich sehe, sehe ich. Auf Zeche Gottessegen haben sie schon eine Feuermaschine. Auf Klarenberg auch. Und auf Theodor Friedrich kommt eine. Die werden sie an den Teufelsdingern die Finger verbrennen. Oder in die Luft fliegen, wenn die Kessel explodieren. Na, so ist das nun auch nicht. Na, natürlich passiert mal was. Und dann steht's auch gleich groß in der Zeitung. Aber meistens funktionieren die Dinger. Auf Gottes Segen fördern sie Kohle wie noch nie. Der Schacht ist trocken und sie kommen immer tiefer runter. Dahin, wo die gute Kohle sitzt. Nicht der Dreck, den ihr ja aus dem Berg rausklaut. Du hör aber auf, Jos. Unsere Kohle war dir immer gut genug. Aber auf Gottes Segen haben sie bessere. Und vor allem mehr. Wir haben eben Glück. Da ist nicht so viel Wasser. Genauso viel Wasser wie bei euch, Heinrich. Aber die haben eine Dampfmaschine. Und weißt du von wem? Von dem Harcourt hier in Wetter. Und sie wollen sich noch eine zweite anschaffen. So, ist die erste schon kaputt? Nee, weil die erste so gut arbeitet. Jetzt kaufen sie noch eine für die Förderung. Eine Dampfmaschine, die ihnen die Kohle aus dem Schacht raufholt. Na, wenn das so weitergeht, dann haben die Knappen bald nichts mehr zu tun. Dann können sie betteln gehen. Ach, wo? Da bleibt noch genug Arbeit. Pass nur auf, dass du nicht eines Tages auch überflüssig wärst, Jos. In England sollen sie schon Dampfwagen haben, die auf Schienen laufen und die Kohle befördern. Wenn das so weitergeht, dann bist du deine Arbeit bald los. Nee. Vielleicht setze ich mich dann eines Tages in solchen Dampfwagen und statt Hü und Hot drehe ich einfach an irgendeiner Schraube und fahr los. Ohne Pferde. Man muss eben mit der Zeit gehen. Ich nicht. Ich bleib ein ehrlicher Bergmann. Und wenn ich verhungern muss. Heinrich Brüggemann meinte es ernst. Aber er konnte sich doch nicht dagegen wehren, dass er sich in Gedanken immer wieder mit der Dampfmaschine beschäftigte. Und je mehr Sorgen er sich um die Zukunft seiner Grube machen musste, desto häufiger musste er an die Dampfmaschine denken. Auch Paul Brüggemann ging es so, aber er wagte nicht, mit seinem Vater darüber zu sprechen. Eines Abends kam überraschend Hermann zu Besuch. Glück auf, Vater. Glück auf, Paul. Glück auf, Hermann. Sieh an, den Bergmannsgruß hat er doch noch nicht vergessen. Aber mit Fäustel und Keilhacke mag er nicht mehr umgehen. Ist ja ein feiner Herr geworden. Habt ihr eine Ahnung? Gerade heute habe ich wieder auf einer Grube gearbeitet. Aber nicht vor der Kohle. Das nun gerade nicht. Ich habe eine Dampfmaschine aufgestellt. Auf der Grube Ambusch. Auf Ambusch? Dass die sich auch schon auf sowas einlassen. Eine 28-zöllige Dampfmaschine für die Wasserhaltung. Die leistet so viel wie 30 Pferde. Und das glaubst du wirklich, Hermann? Da brauche ich nichts glauben, Vater, das haben wir genau gemessen. Und jetzt willst du uns wohl auch so ein Ding andrehen? Ich will mit euch reden. Ich weiß, was auf der Grube los ist, deshalb bin ich gekommen. Darüber mach dir noch keine Sorgen, Hermann. Es geht uns ganz gut, auch ohne dich. Du kannst mir nichts vormachen, Vater. Ihr arbeitet von früh bis spät und kommt doch zu nichts. Das ist unsere Sache. Ich will euch doch helfen, Vater. Ich habe schon mit Herrn Harcourt darüber gesprochen. Die nächste Maschine, die ist für euch. Ich habe gut verdient, ich könnte... Ich habe dir schon mal gesagt, Hermann, mit der Dampfmaschine will ich nichts zu tun haben. Aber Vater... Ich will nichts mehr hören. Du siehst ja, wohin uns die Maschine bringt. Alles geht drunter und drüber. Der Sohn lehnt sich gegen den Vater auf, die ehrliche Arbeit gilt nichts mehr. Jetzt wollen alle nur noch Geld verdienen. Ich gebe ja zu, es ist nicht alles so, wie es sein sollte, Vater. Es gibt eine Menge Spekulanten, die nur an ihren Profit denken. Aber das ist doch immer so, wenn was Neues kommt. Und das Neue ist, dass die Maschinen den Menschen das Brot wegnehmen. Nein, Paul. Es ist vielleicht mal so für eine kurze Übergangszeit. Die Maschinen nehmen uns die schwere Arbeit ab. Die Arbeit, für die auch Pferde auf die Dauer nicht stark genug sind. Das Pumpen des Wassers aus dem Schacht und das Heben von schweren Lasten... Mag sein, Hermann. Aber der Schaden, den die Maschinen dabei anrichten, der ist 1000-mal größer als der Nutzen. Die qualmenden Ungeheuer werden die Welt zerstören. Die alte Ordnung geht verloren. Die Menschen werden Maschinenknechte. Und ich soll dabei mithelfen? Nein, ich nicht. Ich freue mich, wenn du kommst, Hermann. Aber wenn du von Dampfmaschinen reden willst, dann bleib du lieber da oben in deiner mechanischen Werkstatt. Heinrich Brüggmann ahnte nicht, dass schon am nächsten Tag etwas geschehen und ihn zwingen würde, seine Meinung zu ändern. Um den Stollen tiefer in den Berg zu treiben, hatte er mit seinem Sohn Paul, einem Schießmeister und einem anderen Bergmann eine Sprengung vorbereitet. Jetzt war es soweit. Sind in Deckung. Achtung, ich zünde! Es dauerte eine Weile, bis die Glut an der Zündschnur das Schwarzpulver in dem Sprengloch erreicht hatte. In dieser Zeit brachte sich der Schießmeister in einem Seitenstollen bei den anderen in Sicherheit. Und dann war es soweit. Wasser! Das Wasser kommt! Eine Wasserader ist angeschlagen! Alles zurück! Aber schnell! Hilfe! Das ist der Stiefhut, Kötter! Was ist denn los? Der hat sich doch den Fuß verletzt! Ach ja, der kann nicht so schnell wie wir! Ich hole ihn, Vater! Vorsicht, Paul! Hilfe! Hilfe! Ich komm ja schon! Schnell, halte ich fest! Auf meinen Rücken! Maria und Josef, beinahe wäre ich abgesoffen. Halte dich fest! Das Wasser geht mir schon bis an die Knie. Paul! Paul, wo seid ihr? Hier! Wir kommen! Wir schaffen's! Das war noch mal gut gegangen. Aber der Stollen, der schräg nach unten führte, lief voll Wasser. Für Heinrich Brüggmann und seinen Sohn waren jetzt alle Hoffnungen zerstört, noch an die Kohle heranzukommen. Der Wassereinbruch sprach sich in der Umgebung schnell herum. Auch Hermann hörte davon und eilte sofort nach Hause. Hermann, gut, dass du gekommen bist. Ja, ich musste doch mal sehen. Ja, wir sind gerettet, Junge, aber wir sind doch am Ende. Es ist nichts mehr zu machen, Hermann. Dass es so kommen musste. Es wird noch alles gut, Mutter. Herr Harcourt lässt euch sagen, wir haben gerade eine Dampfmaschine fertig, die bekommt ihr. Und ich fange morgen schon an mit der Montage. Vater, was sagst du dazu? Ich? Ich weiß nicht. Vater, wir haben keine andere Wahl. Nur die Dampfmaschine kann die Grube noch retten. Paul, das sagst du? Ja, ich hab's eingesehen, Vater. Ohne die Maschine kommen wir nicht mehr aus. Aber so eine Maschine kostet doch viel Geld. Ich habe eine Menge gespart, Mutter. Und der Rest, Herr Harcourt wird euch nicht drängen. Mit Schulden anfangen, das tue ich nicht. Vater, ich habe doch noch mein Erbteil auf der Kasse liegen. Es sollte ein Notpfennig sein, aber ich meine, die Not ist jetzt da. Ja, Mutter, das Geld willst du nehmen, für die Maschine. Ja, Vater. Dann, ja, dann kann ich auch nichts mehr dagegen sagen. Am nächsten Tag begann Hermann mit der Montage der neuen Dampfmaschine auf der Grube seines Vaters. Es dauerte eine Weile, aber dann arbeitete sie gut und zuverlässig. Heinrich Brüggmann und seine beiden Söhne standen am Rand des Schachtes und konnten zusehen, wie sich der Wasserspiegel langsam senkte. Nach ein paar Tagen konnten sie zum ersten Mal wieder in den Schacht hinunter. Dort unten gab es Kohle genug. Gute Kohle. Die Grube kam schnell in Gang und bald konnte Heinrich Brüggmann dem Kohlentreiber Jos wieder so viel Kohle liefern, wie er haben wollte. Einige Zeit später gab Friedrich Harcourt seine mechanische Werkstätte in der Burg Wetter auf. Er hatte schon wieder andere Pläne. Hermann kehrte in sein Elternhaus zurück und wurde wieder Bergmann. Mit seinem Bruder baute er die Grube im Lauf der Zeit zu einer großen Kohlenzeche aus, in der um das Jahr 1850 Hunderte von Bergleuten Arbeit und Brot fanden. Ein historisches Hörspiel von Alfred Prugel, Die Maschine kommt, produziert zusammen mit dem NDR im Jahr 1965 mit Herbert Böhme, Volker Spahr, Friedrich Wilhelm Timpe, Charlotte Schellenberg, Werner Schumacher, Udo Wulff, Thomas Pieper, Erwin Laurenz, Jochen Rathmann, Horst Stark, Adolf Jansen, Michael Pölchau und als Erzähler Reinhold Nitschmann. Die Regie hatte Hans Tüg.